Zwei Stunden später ist es ruhig an der Rezeption. Die meisten Gäste sind beim Essen, im Kino oder im Theater. Ghassan hat Zeit. Er blättert in einem Magazin und liest das Kinoprogramm. Ghassan interessiert sich sehr für Filme. Er geht oft ins Kino oder sieht sich zu Hause DVDs an. Moment mal, in der Zeitung war doch eine Anzeige Schauspieler gesucht. Hoffentlich habe ich die Zeitung von gestern noch.